Einmal im Monat, jeden Sonntag von 22 bis 23 Uhr in Paranoia City, werden Marianne Rosenberg und Marianne Enzensberger für uns ein Programm gestalten. Sie sitzen jetzt mir hier gegenüber und jetzt wollte ich mal von Ihnen hören, was Sie da so planen. Ja, trinken Sie denn kein Bier? Ja, wir planen eine Musiksendung, die sich Themen vornimmt und die nicht einfach so die Charts rauf und runter dudelt, sondern wir haben jetzt zum Beispiel das nächste Mal das Thema Trink, Brüderlein, trink. Deshalb kommen wir auch bei deinem Trainer. Das heißt also Drogen Musik und Musik. Und Drogen und Drogen in den Musikern und Drogen in der Musik und Drogen in uns allen. Wir wollen Zufallsbefragungen machen, wir wollen von Velvet Underground bis Heine und Schunkelliedern alles spielen, was zu dem Thema gesagt und gesungen wurde. Und wir wollen Gäste im Studio haben, die sich dazu äußern. Im Radio sieht man ja niemanden. Also wir hoffen da, dass da einige Leute Farbe bekennen. Also wir würden auch gerne sagen, was wir alles nehmen. Aber das dauert jetzt zu lange. Hm. Was war noch, Marianne? Ich weiß nicht. Wir haben sehr große Pläne. Und unsere erste Sendung wird am 15. März sein. Und wir hoffen, dass es dann von da ab jeden Monat eine Stunde sein wird. Wir möchten eines hier festhalten, unser Jingle war von Anfang an in französischer Sprache. Den Titel unserer Sendung haben wir vor 3 Jahren gewählt. Wir beziehen uns dabei auf unsere Haarfarben und auf einen Roman von Stendhal, Alles klar oder Rien ne va plus, heute jedenfalls wieder und immer noch Rouge et Noir. Genau. Hört unser Lied. Wenn du bleich bist und ehrgeizig, wirst du ohne zu zögern sterben. Du wirst ohne Hoffnung sterben und du bezahlst für alles. Rot und Schwarz.